Die Bewohner der Tropen werden zunehmend vor schwierigen Entscheidungen stehen. Sollen sie die einseitigen Exportmärkte nutzen, um ihr Einkommen zu verbessern, oder produktivere, nachhaltige Systeme kleinbäuerlicher Landwirtschaft entwickeln, um ihre eigenen Ernährungsbedürfnisse zu befriedigen? Extreme Armut ist definiert als schwere Mängel bei den menschlichen Grundbedürfnissen wie Nahrung, sauberes Trinkwasser, Sanitäreinrichtungen, Gesundheit, Obdach, Bildung und Information. Positiv betrachtet lebten weltweit 2015 rund 1 Milliarde Menschen weniger unter solchen Bedingungen als noch 1990. Aber von den noch verbliebenen, mehr als 100 Millionen Menschen, die in extremer Armut leben, gehört die Mehrzahl, 85%, zur Bevölkerung der Tropen. Bevölkerungswachstum, Konflikte und ein kompliziertes Wechselspiel politischer und wirtschaftlicher Faktoren führen dazu, dass der Anteil derer, die unter solchen Bedingungen leben, in manchen tropischen Staaten sogar zunimmt. In nur 5 Ländern, Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo, Äthiopien, Indien und Bangladesch, ist die Hälfte aller Menschen zu Hause, die weltweit in extremer Armut leben. Wenn es um mäßige Armut geht, bei der Grundbedürfnisse nur gerade eben befriedigt werden und die Menschen weniger als $3,20 pro Kopf und Tag verdienen, haben die Tropen ebenfalls eine ziemlich bescheidene Verbesserung erlebt. Dort leben 1,3 Milliarden Menschen in mäßiger Armut. Doppelt so viele wie in der übrigen Welt. Und wie wir in Kapitel 13 erfahren haben, stellt Armut für den Schutz der tropischen Wälder und ihre Nachhaltigkeit ein großes Problem dar, denn Bevölkerung und Regierungen müssen ein Gleichgewicht finden zwischen der Nachfrage nach Lebensmitteln, Wasser und Einkommen auf der einen Seite und Umweltschäden auf der anderen. Die verbreitete Armut in den Tropen gilt allgemein als Folge der Kolonialzeit, deren Prozesse die Wirtschaft noch heute prägen. Diese basiert auf einer Landwirtschaft mit vielen schlecht bezahlten Arbeitskräften, unausgewogener Infrastruktur, Abhängigkeit von ausländischen Investitionen und Grenzen, die in der Kolonialzeit gezogen wurden und sowohl politische als auch kulturelle Konflikte verursachen können. Das alles hat aber europäische und nordamerikanische Staaten und Unternehmen nicht davon abgehalten, die Situation weiterhin auszunutzen. Gleichzeitig setzen sie dabei weit mehr als ihren gerechten Anteil an Emissionen in die Atmosphäre frei, was wiederum die Lebensgrundlage der Bewohner in den Tropen unverhältnismäßig stark beeinträchtigt. Schon heute verändert und zerstört der Klimawandel das Leben vieler Menschen in den Tropen. Wie wir aus Klimamodellen wissen, ließ die von Menschen gemachte Erwärmung bereits 2010 die Zahl der Niederschlags- und Temperaturextreme in den Tropen ansteigen und im weiteren Verlauf des 21. Jahrhunderts werden die Wetterereignisse wahrscheinlich noch extremer und noch häufiger werden. Die Veränderungen bei Niederschlag und abfließendem Wasser, die in Modelle für Erwärmungsszenarien von 1,5 bis 2 Grad Celsius einfließen, deuten auf verstärkte Überschwemmungen in Süd- und Südostasien sowie im westlichen Amazonasgebiet hin. Manchen Studien zufolge werden 15 der 20 am stärksten betroffenen Staaten in tropischen oder subtropischen Regionen liegen. Viele dieser Regionen, aber auch andere Bereiche der Subtropen und Tropen, werden es im Laufe des 21. Jahrhunderts auch zunehmend häufiger und heftiger mit Dürreperioden zu tun bekommen. Solche Veränderungen können sich stark auf die Bevölkerung auswirken.